Hallo zusammen, mein Name ist Michael und ein weiteres Mal spielen wir eine Episode aus der Welt des Rollenspiels Infected. Wir, das sind auf der einen Seite Marion in der Rolle der Bogenschützin Lena. Hallo. Dann Lars, der schwer bewaffnete Kai. Servus. Und Thomas, der entscheidungsunfreudige Willi. Hallo. Und diesmal nicht dabei ist Marcel bzw. Luke. Ja, in der letzten Folge gab es einige brenzlige Situationen, als die vier Helden auf dem Bauernhof zunächst einem einzelnen Zombie begegneten und anschließend auf die Bewohner des Hofes gestoßen sind. Hierbei bewies Luke, dass er einen ziemlich nervösen Zeigefinger und gute Würfel besitzt, denn er hat zunächst einmal einen der Bewohner erschossen und sich anschließend ein Feuergefecht dem Hausherrn geliefert. Die Verwirrung wurde dann allerdings noch perfekt, als sich herausgestellt hat, dass es sich bei den beiden um Bruder und Vater von Rebecca handelte. Das ist das ja jugendliche Mädchen, das die vier im Wald aufgegabelt haben. Und von Gefangenschaft auf dem Hof oder gar Schlimmeren konnte irgendwie jetzt auch nicht mehr so die Rede sein. Zu guter Letzt endete es halt damit, dass versucht wurde, den Philipp, der da am Boden liegt, schwer blutend wieder ins Leben zu holen und sich draußen auf dem Hof irgendwelche Geräusche zumindest so weit kundgetan haben, dass der Hund von Luke nervös wurde. Ich hatte nach der Veröffentlichung der letzten Folge auf meiner Webseite eine kleine Umfrage gestartet, ob denn Philipp, also der angeschossene Bruder von Rebecca, trotz der Bemühungen von euch in Sachen Erste Hilfe verstirbt oder nicht, weil was ein NSC eigentlich ist und da greifen so ein klein wenig die anderen Regeln. Und kurz vor Toreschluss dieser Runde hat sich dann auf der Webseite die Abstimmung zu einem Putt entwickelt. Das heißt, wir sind genauso schlau wie vorher und müssen halt dann so damit klarkommen. Dementsprechend Spielleiterwillkür. Er steht auf jeden Fall noch auf der Schwelle zwischen Leben und Tod. Das ist also im Augenblick ein Status, der sicherlich mehr als nur einfache Erste Hilfe benötigt. Den Zustand erkennt ihr dann auf jeden Fall, wenn ihr euch das Ganze näher anschaut. Aber ich denke, im Moment ist der ziemlich nervöse Hund mit eingekniffenem Schwanz, der so ein bisschen daherwinselt, das größere Augenmerk, auf das ihr so den Fokus jetzt legt. Und damit ist es an euch. Die ist auch da, genau. Ist von oben auch mitgelaufen. Genau. Ihr steht alle mehr oder weniger im Hausflur oder vor der Haustür dicht gedrängt. Lena liegt oder kniet ja neben dem Philipp. Genauso wie, glaube ich, auch, wer war das noch? Luke war das noch? Luke hat mitgeholfen dann noch. Genau, der Hund hat sich umgedreht und scheint jetzt irgendwie in die Nacht hinein zu knurren mit eingezogenem Schwanz. Daraufhin, weil ich hier sowieso nichts machen kann, wir haben das ja mitgekriegt, ziehe ich mich ein Stück hinter das Haus und guck mal, was auf der anderen Seite hier passiert mit ein bisschen Deckung und meine dann nur in einem ziemlichen Befehlston zu Willi, achte auf die rechte Seite. Ja, natürlich. Ich murmel noch irgendwas zu der Familie von wegen schreckliches Missverständnis. Tut mir leid. Und guck dann auf die aus meiner Sicht linke Seite des Hauses. Also Willi schaut Richtung Südosten und Kai Richtung Nordwesten, wenn ich das so richtig dann interpretiere. Ich vermute mal, dass der Hund wahrscheinlich eine andere Richtung vielleicht noch mit aufpasst und damit wir sozusagen eine Art Dreieck haben, weil ja Luke, Lena und ich vermute mal Rebecca, ihr Vater. Die stehen alle im Hausflur. Genau, die kümmern sich gerade alle um den niedergeschossenen Philipp. Genau, und Luke hat den Hund zu sich gerufen. Genau. Das von daher ist der Hund jetzt auch mit drin. Okay, gut. Dann hört Kai das Knirschen von Kies. Die Nacht ist jetzt schon hereingebrochen, oder? Ja, es ist stockduster. Gut, dann ist es so, es spielt keine Rolle mehr. Es sind hier Schüsse gefallen, das Licht, die Tür ist auf. Ich vermute mal, irgendwelches Kerzenlicht wird wahrscheinlich sowieso rausfallen. Man hört die Geräusche. Also ich zück meine Pistole mit der einen Hand und mit der anderen Hand mache ich eine Taschenlampe an, die ich im Gürtel gesteckt habe, in meinen Arbeitsgürtel. Und halte die also so, ja, ich sag jetzt mal so, improvisiert polizeimäßig so ein bisschen über meine Schulter nach oben, dass ich also von oben nach unten leuchte und halte die Pistole nach vorne. Guck halt zwischen diesen zwei Hausmauern von links nach rechts, schwenke ich immer mit der Taschenlampe hin und her. Vom Hügel aus, also genau aus der Richtung, aus der ihr auch gekommen seid, erkennst du so im Schein der Taschenlampe Bewegung. Gut. Kann ich immer noch handeln? Wenn jetzt von den anderen nicht noch irgendwas dazwischen geschoben wird. Wenn ich nichts mitbekomme, was da oben ist, gucke ich weiter hier so in die Richtung am Haus vorbei, nach rechts. Ja. Gut, dann setze ich zurück, mach die Taschenlampe aus und mein, es kommen welche vom Hügel runter. Ins Haus, ins Haus, ins Haus. Können wir versuchen, den Verwundeten weiter reinzuziehen? Das könnt ihr versuchen, das könnt ihr auch machen. Machen wir das auch. Okay, also dann packt der Luke entsprechend mit an und ihr zieht den weiter ins Haus rein, quasi um die Ecke. Der Flur winkelt vom Eingang aus gesehen nach rechts ab und direkt weiter rechts ist dann sozusagen die gute Stube. Ja, ich mal das nachher auf. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig, aber ja, ist okay. Also der Wohnraum sozusagen. Ich würde dann jedenfalls auch mich ins Haus begeben. Ich warte also ab, bis alle im Haus sind, mach als letzten Schritt rein, mach die Tür zu und meine dann nur zu den Herumstehenden verbarrikadieren. Verbarrikadiert alles und mach die Fenster zu und das Licht aus. Währenddessen ich dann weiterlaufe, ich habe ja gesehen, hier hinten war noch eine zweite Tür und ich gehe zu der Tür hin und tu das Gleiche. Zieh währenddessen, wenn es möglich ist, vielleicht irgendwelche Stofffetzen vor die Fenster. Die haben vielleicht irgendwelche improvisierten Gardinen davor, damit, wie gesagt, diese Zombies Lichtschein nicht erkennen können. Und guck halt, dass ich irgendetwas erstmal unter den Türgriff schiebe, etc. etc. Das ist jetzt erstmal die Aktion, die ich für die nächste Zeit mache. Die zweite Tür des Hofs, die ist schon verriegelt und zu. Okay, dann schiebe ich trotzdem noch, weiß ich, einen Stuhl oder vielleicht ist ja ein Sofa in der Nähe oder irgendetwas noch unter den Griff oder irgendetwas davor. Also ich probiere sie noch improvisiert nochmal zu verriegeln oder zu verstärken. Die Tür geht nicht vom Wohnzimmer aus. Also wenn er weiter runter scrollt, da habe ich angefangen, was zu malen. Ah, okay. Das heißt also, ich bin hier den Gang entlang, bin dann wahrscheinlich jetzt hier unten. Nee, weiter links offenbar. Noch weiter links. Da ist die Tür. Okay, Entschuldigung. Das andere sind Fenster. Okay, gut. Das heißt, Lena wird irgendwo jetzt hier im Gang sein mit dem Verwundeten zusammen. Luke auch. Und wahrscheinlich auch die anderen. Genau, die muss ich jetzt ziehen. Ne? Ja, die musst du jetzt ziehen, ja. Kai steht vorm zweiten Eingang, Willi steht vorm Haupteingang. Ließ sich die noch vernünftig schließen? Ich glaube, die war ja nicht kaputt gemacht worden von uns. Nein, die habt ihr diesmal nicht kaputt gemacht. Also werde ich sie auch verriegeln, wenn da vielleicht eine Kommode oder sowas noch im Flur steht, vielleicht auch davor schieben. Eine Kommode dürftest du auf alle Fälle finden, die kannst du mit etwas Mühe dahin schieben, so ein Schuhregal oder so. Sehe ich das richtig, dass hier hinten eine offene Tür oder ist es auch ein Fenster? Ja, das ist eine Tür, so ein Durchgang. Auch eine Tür. Dann werde ich natürlich versuchen, die auch noch so gut es geht irgendwie zu verriegeln, zu versperren. Das ist eine normale Zimmertür. Ach so, da war noch keiner drin, oder? Genau. Okay, wenn ich da kurz reingucke, nicht, dass es da noch einen Hintereingang gibt und ich den nicht zugemacht habe. Ich mache die Tür kurz auf und guck rein. So viel, wie du dann sehen kannst, ist also eine kleine Kammer. Gut, aber da gucke ich auch schnell rein. Ist das Fenster geschlossen? Kann ich da irgendwie noch was vorstellen? Also, wie gesagt, die nächsten, weiß ich, 2-3 Minuten gucke ich, dass hier irgendetwas davor schiebe, die Fensterläden zumach oder Gardinen davor schiebe. Also viele von den Fenstern, die waren sowieso schon mit Fensterläden zu. Die wenigen, die halt noch da waren, so Wohnzimmer etc. Aus einem hatten wir Licht gesehen, wie ich gerade noch am oberen Bildchen erkenne. Und ja, das ist östlich von dir, im Raum östlich von dir. Da die Tür ja hoffentlich dadurch zu ist, dass ich sie verriegelt habe und was vorher schon haben, werde ich mich mal hier um das Zimmer rechts kümmern. Wo ja noch 2 Fenster ungesichert sind. Ja, du stehst da mitten in der Küche, wie ihr schon mal vermutet hattet. Sollte da noch Licht an sein, werde ich das irgendwie in den Flur bringen, wenn es so Kerzen oder so sind. Die einzigen Lichter, die da sind, die sind im Wohnzimmer. 2 Kerzen, die da stehen. Ansonsten ist da nicht wirklich viel. Okay, dann bewache ich die hiesigen Fenster. Möglichst ohne mich sehen zu lassen, also in der Mitte hier. Und lausche nach draußen. Was macht Lena? Im Wohnzimmer ist da das Fenster schon verbarrikadiert, sprich die Läden zu. Hat bisher noch keiner gemacht. Dann würde ich das jetzt tun. Also machst Fenster auf und dann die Fensterläden zu. Genau. Und wirst dann bei dem Blick auf den Innenhof diverser... Ja, du nimmst zumindest wahr, dass da doch einige Gestalten halt marschieren. Du hast das Knirschen des Kieses unter den Füßen näher kommenderweise. Ist eher in letzter Sekunde, dass du dann noch so die Läden zumachst, bevor jemand im gefühlt 1,5 bis 2 Metern Entfernung da auftaucht. Wie viele denke ich, dass da draußen sind? Du hast nicht die Zeit, sie einzeln zu zählen, aber 1,5 Dutzend ist sicherlich da. Mach so schnell wie möglich die Läden zu und das Fenster zu und werde auch das Licht möglichst minimieren, also höchstens eine Kerze und werde an die anderen mal weitergeben, dass da mindestens 1,5 Dutzend draußen sind. Ich nehme das erschrocken zur Kenntnis und guck mal wirklich um die Ecke, ob ich da noch irgendwie das Fenster auch was sehe. Ja, durch die Scheiben ist sehr schlecht was zu erkennen. Okay, dunkel war es, wie war es mit Mondlicht? Nö, kein Mondlicht. Okay. Jetzt guck nicht wieder nach, wie denn der... Nein, den Wetterbericht für 2025 oder was es war. Genau, 21. Dann hilft nur lauschen und warten, wo es irgendwann Bang, Bang, Bang macht, weil irgendwas versucht, durch die Tür oder Fenster zu kommen. Das erste Bang, Bang, Bang kommt von den Fensterläden zum Wohnzimmer her. Das ist die Stelle, wo das letzte Mal von eurer Seite aus irgendwie Geräusche verursacht wurden. Kurze Zeit darauf auch an der Haustür. Ich vermute mal, dass wir das alle im Haus mehr oder minder mitkriegen und natürlich wird wahrscheinlich keiner draußen sein und sagen, Pizza für Jonas Wagner oder sowas. Nein. Wenn, dann wäre das doch recht intelligente Zombies. Das heißt, ich bleib hinten in diesem Eck stehen, wo ich da stehe und lausche weiter. Also ich habe die Taschenlampe ausgemacht, aber ich habe sie in der Hand, die Pistole auch und ich warte einfach, ob ich irgendetwas höre, wie zum Beispiel, dass ein Fenster eingerissen wird oder eingetreten wird, um mich darum zu konzentrieren, wo der Krach herkommt. Beziehungsweise ich passe auch ein bisschen auf den Hund hinter mir auf, wie der reagiert. Es kann ja sein, dass der irgendwo das Bellen oder das Kläffen anfängt, nachdem irgendwo eine Fensterscheibe aufgebrochen wird oder eine Tür aufgerissen wird oder sowas. Das würdest du, denke ich, beim Zweifelsfalle hören. Also spätestens dann, wenn irgendwo Glas klirrt, dann ist das dann doch zu vernehmen. Der Hund selber rennt ein wenig aufgeregt hin und her, also zur Haustür und da weg. So die klassische Sprungposition immer wieder mal annehmend. Sehr unruhig. Aber er ist ja, wie wir erfahren haben, glaube ich, ausgebildeter Polizeihund, also er schlägt nicht an gerade, er verhält sich ruhig, er ist aber halt nur nervös. Ja, genau. Ich schicke Luke mal in das Nachbarzimmer vom Wohnzimmer, weil es halt auch da ein Fenster gibt, Lena wird jetzt das man Fenster wahrscheinlich bewachen kann. Und die nächsten Geräusche, also es poltert immer wieder weiter und kratzt auch immer weiter an den Fensterläden zum Wohnzimmer und zum Hauseingang, aber auch im Nachbarraum und an dem Seiteneingang, Kai, bei dem du stehst, sind dann irgendwann Geräusche zu vernehmen. Verhält sich eigentlich der Familie dementsprechend jetzt trotzdem ruhig, weil die wahrscheinlich ja lang genug schon überlebt haben und das solche Situationen vielleicht schon kennen? Guter Hinweis, also Rebecca und Patricia stehen dicht beieinander, halten sich ja fest umschlungen und klammert, weil gerade die Patricia doch sehr den Nerven fertig ist und heult und schluchzt. Der ja, Schwerverwundete liegt am Boden, macht im Grunde genommen nichts wirklich anderes. Und der Vater hat seine Flinte halt parat. Wie ist denn das mit den Zombies hier? Sind die nachtaktiv irgendwie? Also gehen die wieder, wenn die Sonne aufgeht? Oder bleiben die jetzt so lange, wie sie Lust haben? Die bleiben so lange, wie sie Hunger haben. Oh. Also ja, sie sind eher nachtaktiv. In der Dunkelheit triffst du eher auf irgendwelche Zombies. Und na, was erzähle ich euch hier? Ihr habt doch 5 Jahre Erfahrung mit Zombies. Genau. Das heißt, du musst in den Kopf schießen, damit sie umfallen. Sie sind extrem langsam, dämlich. Nein. Wie war das damals in den Filmen? Okay. Naja, ich vermute mal, wir haben einigermaßen schon ein bisschen was mitgekriegt. Also ich vermute, dass sie auf jeden Fall durch die Schüsse aufmerksam geworden sind. Und wenn wir Pech haben, riechen sie natürlich das frische Blut hier drinnen. Und außerdem, vielleicht können die uns sogar wittern oder sowas. Wenn ihr Philipp draußen lassen sollen, was? Ich denke, es ist gängiges Allgemeinwissen, dass Geräusche Zombies anlocken, dass sie nachtaktiv sind, ist auch mehr als nur Allgemeinwissen mittlerweile. Und dass sie auf Fleisch aus sind, ist auch allgemein bekannt. Es hat immer wieder mal Vermutungen gegeben, dass die den Geruch, wie du gerade selber schon gesagt hast, vom Blut verstärkt wahrnehmen können und da relativ schnell auf der Spur sind. Außerdem hast du ja gesagt, ist der Zombie, den wir oben erledigt haben, den hast du einen Sucher genannt oder den haben wir als einen Sucher identifiziert. Er hatte kein Schild um. Mhm, genau, ist okay. Also ich meinerseits mit diesem Wissen, mir ist eigentlich klar, dass wir jetzt hier eigentlich in einer ziemlich prekären Lage sind, aber ich verhalte mich ruhig. Taschenlampe aus, hingekniet, versuche ruhig zu atmen, warte ab, was passiert. Ja, genau so. Also möglichst keine Geräusche machen, möglichst nicht bluten. Na, davon liegt schon genug rum von dem Blut. Ja, aber nicht bei mir. Ich kann immer noch heimlich durch den Hinterausgang, also durchs Fenster vielleicht flüchten. Ihr stellt fest, dass die Geräusche, ja, die Zombies wohl wandern. Die bleiben also nicht nur an einem Fenster stehen, sondern gehen halt ein bisschen am Haus, an der Hauswand entlang, probieren andere Eingangsmöglichkeiten, also mal klopft es und poltert es hier, dann kratzt es wieder verstärkt an einer anderen Stelle. Partiell wird auch schon mal Klinke oder Tür gerüttelt. Klinken sind ja nicht da, haben wir schon festgestellt, aber die bewegen sich sowohl östlich wie auch westlich. Also die umlaufen das ganze Haus. So sieht es irgendwie aus, ja. Dann landen die da auch rechts in dieser Jaukelgrube. Links. Die Frage ist jetzt natürlich für uns, wenn das ein halbes Dutzend sind, dann müssten die sich früher oder später aufteilen. Also wir haben ja auch mitgekriegt anscheinend, dass sie eine minimale tierische Intelligenz anscheinend besitzen. Also sie sind nicht so strohdumm, dass sie jetzt wirklich, wie du gerade schon eigentlich angedeutet hast, an einer Tür alle stehen bleiben und versuchen jetzt unbedingt in diese Tür reinzukommen, sondern sie scheinen, wie sie sich auch anhört, wirklich einen Weg ins Haus zu finden. Zu suchen zumindest. Zu suchen. Ja, das heißt also, sie haben eine minimale Intelligenz, also irgendeine Wahrnehmung auf jeden Fall. Also im Grunde machen sie das gleiche wie wir vorher. Ja, genau, ja. Genau. Vielleicht nur intelligenter. Das wollte ich damit andeuten, ja. Das könnte aber heißen, wir müssten halt jetzt drauf hören, ob die sich wirklich aufteilen oder in der Gruppe wandern. Weil wenn sie in der Gruppe wandern, hätten wir theoretisch gesehen die Möglichkeit, wenn es ganz hart auf hart kommt, aus einem Eingang zu fliehen. Wenn es hart auf hart kommt. Kai, bedenke, das, was Lena vorne geschätzt hat, muss nicht die gesamte Meute sein. Ja, ich weiß. Das sind jetzt nur Gedankengänge. Das ist jetzt nur unter Spielern, also nicht unter unseren Charakteren, weil wir sitzen ja still und lauschend eigentlich in verschiedenen Räumen. Nur, dass du dich nicht zu sehr auf das halbe Dutzend fixierst. Nee. Also wie ich jetzt gerade angezeichnet habe, sind die Geräusche schon so zu vernehmen, dass sie sowohl Richtung Osten wie auch nach Westen gehen. Die Gruppe teilt sich irgendwie auf oder bewegt sich in beide Richtungen. Willi hört das an den Küchenfenstern vorbei. Da klopft auch der eine oder andere mal gegen die Scheibe, partiell auch etwas doller. Und Luke und Kai nehmen wahr, dass sich die von den Türen, wo die stehen, auch wieder entfernen. Aber ob ihr jetzt so quer durchs Gebäude jeweils das hören könnt, nein. Also in dem Sinne, Willi nimmt wahr, sie kommen bei ihm vorbei und Kai und Luke nehmen wahr, die kommen bei ihm vorbei. Und ich werde mich hüten, das rüberzurufen, dass die hier sind. Bei Lena ist irgendwie dann auf einmal Ruhe, oder? Da ist zunächst Ruhe, ja. Ja, wie gesagt, ich halte mich bedeckt, warte ab und bleib im Dunkeln sitzen und warte. Ja, also wenn ich den Eindruck habe, dass die bei mir vorbei sind hier an der rechten Seite, dann schleiche ich mal ein bisschen mehr so in die untere Ecke, ob sie vielleicht hier irgendwo Einlass finden. Da ist ja noch ein Zimmer, in dem wir auch nicht waren. Das Schlimme ist nur, Willi, dass du das Wort Schleichen benutzt hast. Ja und? Ich weiß, da muss ich würfeln, aber was soll's. Kommt früher oder später eh. Davor habe ich ja Angst. Thomas, du weißt nicht, was Marion gerade für ein Gesicht zieht. Ja, die weiß, wie ich würfel. Na gut, wenn du würfeln willst, dann... Nein, ich muss nicht. Wie ist das? Das ist Glück und Athletik, oder? Nein, das ist genau Geschicklichkeit und... Glück. Probieren kann man's ja mal. Du bist ein Glück, du bist gut. Ja. Also, das war... Ja, das ist doch schon mal hier. 6 plus 10, das sind schon mal 6 Erfolge plus ein Bonus und 7. Was ist der zweite jetzt? Das eine war Dex und das nächste ist natürlich Athletik. Also doch. Nee, Sneak, Stealth. Gibt's genau. Natürlich, ja, ganz unten, ja. Verbergen. Ja, genau. Das ist nicht nur passiv. Nein. Voll gut, hast du immerhin 7 Erfolge. Insgesamt 7 Erfolge, das reicht. Also, hallo, es sind ja nur ein paar Meter, die du da überwinden musst. Also das hätte jetzt doch ein bisschen gewundert, wenn das gescheitert wäre. Irgendwas stimmt da auf meiner Athletikprobe. Ja, ich stell's auch gerade fest. Dann wollen wir mal nachgucken. Du bist ja auch nicht athletisch. Ja, du stehst also vor dem zweiten Eingang oder Ausgang von der Küche und dahinter verbirgt sich eine kleine Vorratskammer. Ja, wenigstens kein weiteres Fenster. Nein, das ist kein Fenster. Und um die initiale Frage dann noch, also an dem Fenster Richtung Süden aus der Küche heraus, hast du sie also auch vorbeiziehen hören. Die umrunden im Endeffekt gerade das Haus und gucken, wo sie reinkommen könnten. Danach sieht's aus, ja. Ja, oder sie suchen nach der Stelle des Blutes oder vielleicht der Geräusche. Natürlich gab es ja mehrere Schüsse und deswegen sind die wahrscheinlich auch neu. Ich verhalte mich auch ruhig und beobachte weiter das Fenster bzw. lausche, wo es ist. Wenn es bei uns momentan richtig ruhig sein sollte, wovon ich gerade ausgehe, dann würde ich gerne den Hausherrn was fragen. Auf der Rückseite ist doch auch Fenster. Habt ihr die verbarrikadiert? Du hast Glück, ich wollte nämlich gerade wegziehen. Der war nämlich gerade auf dem Sprung aus dem Raum raus und die sind zu. Okay, dann verharre ich weiter in dem Raum und lausche. Und bleib mit den Augen weiterhin auf dem Fenster, ob da irgendjemand reinkommt oder nicht oder wie auch immer. Damit verlässt er den Raum und geht halt in eine Kammer gegenüber. Kai und Luke hören eigentlich nichts mehr draußen. Das gleiche gilt auch für Lena und Co. in dem Zimmer. Der Einzige, der also noch so ein bisschen Schritt oder ein bisschen vernimmt, aber viel ist ja auch nicht mehr, weil, was ich richtig erinnere, ist im Süden, da war ja so eine Wiese, eine Weide, die da irgendwie am Haus vorbeiführte. Da hört man dann auch nicht mehr so wirklich viel. Kai hört ein eher bekanntes Geräusch im Sinne von Klack, Klack. Oh, er lädt eine Waffe durch. Die Schrotflinte. Er lädt sie nach. Mhm. Rex rennt etwas aufgeregter durch den Flur. Okay. Und dann hört man auch schon ein Klirren von Glas. Guck mal, ob ich hier mitkriege, von wo das kam. Ich drehe mich in dem Moment um, weil so wie es aussieht, kommt der Hund ja hinter mir dem Flur entlang gerannt. Und kurzerweise klirrt hinter mir wahrscheinlich das Glas. Genau, das ist so fast synchron. Ne? Mhm. Und Willi, ein Glasklirren ist kein lange anhaltendes Geräusch, sodass du das jetzt noch orten könntest, sondern es hat einfach nur einmal... Aber es gibt Klirr gemacht Folgegeräusche. Für Kai, also ich ping da gerade was an. Ja, ne? Da aus sein. Irgendwo da war was. Ich schieb die Pistole ein, hab weiterhin die Taschenlampe in der Hand, aber aus und ziehe aber jetzt den Zimmermannshammer und mache mich bereit, eigentlich mit dem Hund zusammen wahrscheinlich den Eindringling, der da wahrscheinlich jetzt durch das Fenster kommt, im Nahkampf anzugreifen, damit nicht noch mehr Schüsse fallen. Jetzt lass mich mal gerade ein bisschen würfeln. Aber ist nicht wahr, oder? Habe ich da jetzt was falsch eingegeben oder nee, habe ich jetzt wirklich so schlecht geworfen? Ein kleiner Tipp, das haben sie mir letztens auch erzählt. Wenn du zu schnell hintereinander würfelst, nimmt er das gleiche Ergebnis zweimal. Aber das passiert jedem von uns. Okay, ich sollte meine eigene Würfel-App demnächst verwenden hier. Okay, wo waren wir jetzt? Also ich habe einmal eine 1 gewürfelt und das zweite Mal auch eine 1 und vielleicht nochmal nachgewürfelt eine 6. Kai vernimmt ein eher krächzendes Geräusch, so ein krächzender Laut. Es hätte jemand versucht irgendwie zu schreien, aber das ist ihm so ein bisschen im Halse stecken geblieben. Nicht wirklich laut, aber... Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mein Charakter, also ich selber kann damit überhaupt nichts anfangen. Wissen wir, ob Zombies irgendwie Töne von sich geben? Haben wir das mitgekriegt, wenn sie sich selber, vielleicht hat der Typ jetzt, weiß ich, blöd in eine Scheibe reingegriffen und hat sich selber geschnitten und gibt dadurch einen Schmerzensschrei von sich? Was haben wir mitgekriegt, wenn wir auf einen Zombie mit einer Nahkampfwaffe oder mit einer Schusswaffe ihn getroffen haben? Ja, gib mir mal, ja, hier fehlt eigentlich so eine Fertigkeit wie Zombie-Wissen, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, was weiß man? Gehen wir mal auf Intelligenz. Ja? Und... Guck auch gerade. Ja, vielleicht Observation, vielleicht hat man das was mitgekriegt. Oder Knowledge. Wissen. Ich glaube, Knowledge ist besser. Ist ja, einmal Intelligenz und einmal Knowledge. Hier kommt ein Intelligenzwurf. 5 plus 3 ist ein 8er, leider gar nichts. Da ist nix. Und der Knowledge-Wurf ist ein 5 plus 5er. Ist auch nix. Nuller. Also ich weiß noch nichts. Mir ist nie aufgefallen. So kennen wir dich. Ja, ich habe auf sie eingeschossen, bis sie tot waren. Ob die geschrieben haben, habe ich nicht mehr mitgekriegt. Genau, du hast keine wissenschaftlichen Studien über Zombies. Nein, ich habe nie gesehen, ob sich einer einen Fingernagel eingerissen hat. Bist immer nur weggelaufen. Ja, oder so. Ja gut, wie gesagt, in der einen Hand die MacLight, in der anderen Hand den MacHammer und ich warte, dass der jetzt vielleicht so durchs Fenster durchkommt und lass dem Hund den ersten Biss. Ich vermute, dass der Hund den Angreifer angehen wird und dann werde ich unterstützend helfen irgendwie. Also der Hund hüpft hier im Flur vor dieser Tür hin und her. Das ist eine Tür, kein Fenster. Genau. Das ist noch eine Reihe von Räumen. Zimmertür, genau. Ja, da hätte ich vielleicht... Ist kein Problem, macht nichts. Dann machen wir das anders. Irgendwie die Tür so, und damit wir dann... Ja, ist okay. Keine Ahnung, ob die Türrichtungen so richtig sind. Passt aber schon, ist okay. Hat die Tür einen Schlüssel? Nein. Steckt da ein Schlüssel? Nein. Ja, okay. Jetzt kommt also sie hat ein Schlüsselloch, aber es steckt kein Schlüssel. Nein, jetzt geht mal mein militärisches Wissen mit mir durch. Also da würde ich jetzt so sagen, das hilft nichts, diesen Raum nicht zu betreten. Hier müssen wir einen Gegenangriff machen. Das heißt also, mit meiner Aktion mache ich die Tür auf, der Hund wird wahrscheinlich reinstürmen und danach gehe ich hinterher. Ja, und während ich die Tür dann aufmache und der Hund wahrscheinlich reinstürmt, meine ich, die sind hinten eingebrochen. Das ist meine Vermutung. Ich werfe echt schlecht hier. Das ist okay, das heißt, du drückst die Klinke runter, stößt damit die Tür auf. Du kannst dir das ja vorstellen, so mit ausgestreckten Armen, dass der Hund unter mir durch kann. Der Hund stürmt in den Raum rein und springt tatsächlich kläffend irgendjemanden an. Jetzt können wir nur hoffen, dass es nicht noch ein Familienmitglied ist. Die Frau lebt doch noch und kommt vom Einkaufen. Ach, die Schwiegermutter kommt gerade rein, Entschuldigung. Dann wird es keinen schlechten treffen. Sag das ja nicht deiner Mutter. Ich lasse das in der Aufzeichnung drin und schicke den. Danke. Wir haben hier gerade über Michael seine Mutter gesprochen, Schwiegermutter gesprochen. Okay. Gut, also Rex geht die entsprechende Person an. Du hörst also von dem Raum innen drin Gerangel. Ja, hinterher. Ich gehe hinterher. Licht der an, Rebeccas Vater ist auch auf den Flur zurückgekommen mit der Waffe. Der hat also auch was vernommen und Luke steht ja auch noch gegenüber. Wird dann auch hinterher. Ich meine nur, als ich reingehe, keine Schusswaffen, keine Schusswaffen. Du gehst rein. Ich gehe rein, natürlich. Ich gehe mit dem Hund sofort hinterher. Und wenn ich noch in die Tür reingehe, sage ich, keine Schusswaffen, keine Schusswaffen und versuche den Hund zu unterstützen, gegen wen er kämpft. Ich hoffe, es ist kein Familienmitglied. Ist ein altes Bauernhaus, da sind die Wände nicht gerade. Ne? Wir waren bisher immer nur in alten Häusern. Hättest du es vorhin sagen können, dann hätten wir die Statik ausnutzen können, hätten den Raum einstürzen lassen. Aber warte mal, in dem Raum war doch eben gerade der... Ah, okay, danke. Okay. Du betrittst den Raum, es ist entsprechend düster, aber du siehst halt irgendwie noch aus irgendwelchen schemenhaften Lichtreflexen, der Hund springt da einen der Zombies an, hat sich da in dessen Arm irgendwie rein verbissen und zerrt den ein wenig runter. Ja. Taschenlampe mache ich jetzt an. Ich muss was. Glasscherben am Boden. Ja, jetzt siehst du halt auch einen ziemlich verwahrlosten, eher schlanken, ja, definitiv Zombie. Ja. Die Pusteln und Beulen, die überall auf seinem Körper zu sehen sind, sprechen doch eigentlich eindeutig Bände. Auch der Blick, mit dem er da so durch den Raum starrt und versucht, diesen Hund irgendwie abzuschütteln, haben eigentlich nichts Menschliches mehr an sich. Ist das so ein Zombie, den wir als Runner kennen? So ein Standard? Der hat auch kein Schild. Nein, aber wir kennen, wir haben 5 Jahre in dieser Welt überlebt. Also ich glaube, dass wir, ich sag mal so, die Runner kennen, die Standard. Wie würdest du einen Runner identifizieren? Wir wissen, dass es ganz gewisse Zombies gibt, die zum Beispiel Krankheiten versprühen, sobald man sie tötet. Das Problem ist, was wissen unsere Charaktere? In dem Moment, du hast eben schon mal eine Probe auf Zombie-Wissen abgelegt. Genau, ne? Gut. Für dich ist also ein Zombie wie der andere. Okay, wenn du es so siehst, okay, gut, ja, okay, dann ist es mir egal. Dann gehe ich einfach auf ihn los, dann helfe ich dem Hund. Licht ist an, Hammer drauf, sobald du sagst, ich darf. Was hast du für eine Ini? Mit dem Hammer eine Ini von -1, aufgrund der Tatsache, dass das eine Nahkampfwaffe ist. Und mein Ini-Wurf ist, Base-Ini ist 12. Hey, hallo? Ja, wohl nicht. Also, ich würfel mal ein Ini von mir. Ja. Ini von 18. Ja, damit bist du auf alle Fälle zuerst dran, ja. Sollen wir für die anderen auch mal würfeln, damit sie irgendwie dann agieren? Ja, du bist ja jetzt erstmal sofort in die Tür reingedrungen, sperrst also ab, also bis der nächste reinkommt, da vergeht eine Runde. Okay. Dann hau drauf. Gut, das ist ein Brawl-Wurf und ein Melee-Wurf natürlich. Genau, in dem Fall Melee. Das ist schon mal schön. Das sind 6 Erfolge mit dem Brawl-Wurf. Mhm. Und der Melee-Wurf kommt noch dazu 5 plus 8. Nochmal 3 Erfolge. Das heißt also, wir sind hier bei 9 Erfolge. Auf Damage käme noch ein +1 dazu, das wären dann 10 Erfolge. Na gut, dann gucken wir mal, ob und wie dein Gegenüber ausweichen kann. Also er muss jetzt mit seinem Paradewurf gegen meinen 10 Erfolge und die werden dann vom Schaden abgezogen. Genau. Ja. Ein Erfolg, also kommen 9 Erfolge durch. Genau. Dann kriegt er gut eine mit. Aber bei den Nahkampfwaffen steht doch Schaden dabei. Ja, das ist bei mir ein Schaden +1. Und es ist so, dein Wurf minus seiner Verteidigung gibt den Schaden, den er bekommt. Bei meiner Axt steht einfach nur 7. Ja, das ist +7. Plus. Das ist +7. Ah. Das ist +7, ja. Ich mach nur +1, du machst ein +7. Okay. Das ist schon. Wenn du triffst. Wenn du triffst, natürlich. Also, du versenkst den Hammer mitten in seinen Schädel. Er war also durch den Hund zumindest so weit in seinem Reaktionsvermögen blockiert, dass die Spitze von deinem Zimmermannshammer tief eindringt und er sackt sofort zu deinen Füßen zusammen. Das war ein Volltreffer. Ich lass Rex seinen Spaß mit ihm haben und versuch irgendwie, wenn da Fensterläden sind, diese Fensterläden zuzuziehen. Wenn nicht, gucke ich, ob hier vielleicht ein Schrank ist oder ein Bett oder irgendetwas. Also das Fenster ist eingeschlagen, überall noch scharfe Ränder halt. Ja, gut. Um die Fensterläden zuzumachen, müsstest du dich irgendwie herausbeugen, um rechts und links nach den Fensterläden zu greifen und die zuzumachen. Ich guck erstmal kurz links und rechts so aus der Deckung heraus, ob da irgendwo noch einer von diesen Kreaturen rumschwirrt. Mach währenddessen aber natürlich die Taschenlampe wieder aus. Damit kein Lichtstrahl rausfällt. Ich wollte dann in der Zwischenzeit mal auch dann hier vorbeigelaufen sein. Festgestellt, da ist schon nichts mehr. Oder hat er ein paar Zombies übersehen, die sich gerade aus der oberen Ecke an ihn ranschleichen? Nein, also am Boden liegt irgendwie offensichtlich ein Zombie, der sich nicht mehr großartig rührt. Der Hund hat davon auch wieder abgelassen. Okay, dann gehe ich mal weiter bis zur Ecke. Ich so mal in die Ecke und guck, ob hier... Achso, du gehst den Flur durch bis zum nächsten Raum. Genau. Gut, dann komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Ich gehe mal bis zur Tür vom Gang Nachdem sie aber momentan schon wieder alles ruhig verhält, bleibe ich da mal ziemlich zentral stehen und versuche, möglichst viel im Blick zu haben. Lars wollte aus dem Fenster rausgucken, um zu schauen, ob da noch mehr sind. Und in dem Moment, wo du halt da rauslugst, nimmst du auch wahr, dass da draußen noch einige Gestalten entlanglaufen. Habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch mit dem Zimmermannshammer, vielleicht diesen einen der Läden vorzuziehen oder herzuziehen zu mir, damit ich nicht unbedingt rausgreifen muss? Ist das machbar oder sagst du nein? Na, probier's mal mit ein bisschen Geschicklichkeit. Okay, einfach nur ein Deckswurf. Und da packe ich mal ein bisschen Glück zu. Okay, ja, gut, passt. Ist okay, finde ich gut. Machen wir da mal so eine Kombination, weil die sind nicht so weit weg. Gut, wir machen mal kurz ein... Oh, also, das sind schon mal 9 Erfolge. Ja, okay, also... Ich glaube, da brauche ich kein Glück machen, also das ist... Ah, das schenken wir uns dann, okay. Darf ich heute mal wirklich duseln bei solchen Würfen? Also 9 Erfolge bei Geschicklichkeit, ja. Das reicht. Das ist an sich schon Glück, ja. Das ist schon Dusel, dass ich so gut würfe. Genau. Damit ziehst du also den Fensterladen rum, kannst ihn von innen, die kann man nicht wirklich von innen verschließen, ne? Die muss man normal von außen verschließen. Nein, die kann man von innen verschließen, da ist innen ein Haken drinne. Deswegen, ich hatte selbst mal so eine Wohnung. Sonst wäre es ja Blödsinn, wie will ich im dritten oder im vierten Stock, wenn solche Häuser gibt, von außen? Ja, das genau, du hast recht, ja. Nee, ist okay, die Feststellung außen, die ist nur im offenen Zustand zu fixieren. Mhm. Ja gut, du machst sie zu. Und just in dem Moment, wo du zumachst, kracht also von draußen wieder irgendjemand oder irgendwas dagegen. Ich drehe mich um, guck nur den Vater von Philipp an und den Hund und meint, guter Hund, ruhig. Und guck zu dem Mann hin und probier im Dunkeln so sachte, leiser und bleib erstmal ruhig stehen und probier selber durchzuatmen. Mir wird wahrscheinlich ein bisschen der Angstscheiße aus der Stirn herauslaufen. Bleib erstmal ruhig stehen und versuch meine Atmung wieder zu kontrollieren. Was hast du eigentlich an den Händen? An den Händen selber vermute ich... Handschuhe, Arbeitshandschuhe, irgendetwas, weil ich habe eine Motorradjacke an. Also unter normalen Umständen werde ich wahrscheinlich an den Händen nichts haben. Also ich vermute mal, jetzt im Normalzustand habe ich keine Handschuhe an. Warum? Das ist ein Blödsinn. Habe ich nicht, nein. Du hast doch vorhin geschossen, oder? Ich habe gar nicht geschossen heute. Ich habe noch keinen einzigen Schuss abgegeben. Ah, hattest eine Waffe in der Hand? Ich hatte eine Waffe in der Hand. Genau, deswegen. Nur in der Hand, ja. Das geht kaum mit Handschuhen. Außer also, du hast normale Handschuhe, Waffenhandschuhe an, aber nein, habe ich nicht. Willi war durchgegangen und ist in einem Raum angekommen, in dem sich eine Treppe befindet, beziehungsweise 2, einmal nach oben, einmal nach unten. Keine Fenster. Da sind keine Fenster. Super. Ah, unsere nächste Verteidigungslinie. Links, da können eigentlich auch keine Fenster sein, weil da ging's zum Stall irgendwo, also beziehungsweise es war ja kein Durchgang. Mhm. Man musste angrenzen. Von daher wissen wir jetzt, alle Fenster, alle Türen müssen nur noch lauschen, wo der nächste kommt. Und da dort eben in dem Zimmer, wie es vergeblich versucht haben, denke ich mir, bewahre ich mal das Nachbarzimmer, falls sie es dort als nächstes probieren. Mhm. Also gehst du wieder zurück an dem Zimmer vorbei, an dem Kai gerade eben einen Zombie erledigt hat und gehst in den Raum, in dem eben Rebeccas Vater gewesen war. Von da aus hörst du, wie halt im Nachbarzimmer ordentlich gegen die Fensterläden gehämmert und gepoltert wird. Du siehst am Fenster auch ab und zu mal einen Schatten vorbeiziehen. In die Richtung des Nachbarzimmers. Ja, die sind stur, die wollen jetzt durch das Fenster. Aber ich bewache trotzdem mal das hier, ohne mich viel zu bewegen. Denn wenn ich die als Schatten sehe, sehen die vielleicht auch so ein bisschen Bewegung. Deshalb will ich da eher langsam und still sein. Aber die Axt bereit haben, jeden zu erschlagen oder kürzer zu machen. Denn rein. Bin ich froh, einen Token gefunden zu haben, wo einer eine Axt hält. Ja. Mal es auf, dass du einen Token gefunden hast mit einem Bogen. Nur mein Token sieht mal wieder toll aus, aber okay. Ich würde mal Richtung Küche gehen und würde mal gucken, ob ich da irgendwas für den Nahkampf finde. Allerdings möglichst leise, versteht sich. Ob da irgendwas rumliegt, das man brauchen könnte. Großes Messer oder was weiß ich. Von mir aus der Fleischklopfer. Die Küche ist vergleichsweise... Soweit man das im Dunkeln erkennen kann, gut aufgeräumt. Du müsstest also schon irgendwelche Schubladen bedienen oder Schränke aufmachen. Es liegen auch keine großen Pfannen rum oder irgendwas anderes in der Richtung. Nudelholz. Nein. Mal leise eine Schublade aufzuziehen. Na gut, wir sparen uns da irgendwas zu werfen. Obwohl, na, gib mir mal ein bisschen Glück. Einfach nur Glück. Lack. Sie hat einen Lack von 8+. Ja, okay. Volltreffer, ne? Also die erste Schublade, die du aufziehst, direkt da, wo das große Besteck drin liegt. Da, also die großen Fleischmesser, Brotmesser, freie Auswahl. Als Frau kennt sie sich halt aus in Küchen. Ja, genau. Vielleicht auch noch so eine Küchenhacke da halt, ne? Ein Hackebeil. Genau, also das, was am handlichsten mit den größten Verletzungsgefahren aussieht, das nehme ich. Das elektrische Brotmesser, aber du hast keine Steckdose drauf. Ja, du hast die Wahl zwischen einem langen, spitzen Messer oder halt so einem kleinen Hackebeil, das dann halt ein bisschen kürzer Hackebeil. Ist, ne? Das ist, okay. Lena ist jetzt im Besitz eines kleinen Hackebeils. Willi hört vom Wohnzimmer, das er gegenüber liegt, auf der anderen Seite vom Flur, immer wieder ein ganz leises, schwaches Stöhnen. Okay, sollte also der Philipp wieder zu sich kommen? Die beiden Mädels sind ja auch noch da drin. Die sind auch noch da, ja. Oh, da fällt mir was ein. Er könnte auf ganz andere Art und Weise wieder zu sich kommen. Wobei, nein, es wären ja nicht die Leute zu Zombies, wenn sie erschossen werden, meines Wissens. Trotzdem gucke ich vorsichtig mal nach. Da stand ja noch die eine Kerze, von daher der Raum ist am besten noch zu erkennen. Philipp liegt weiterhin am Boden und, naja, stöhnt halt wahrscheinlich vor Schmerzen oder wie auch immer. Also so ein bisschen kommt er zu sich. Die beiden Mädels stehen immer noch da an der Seite und rühren sich nicht, schluchzen. Okay. Das, bei dir wird immer noch an den Rollläden gezerrt, gepoltert, gekratzt. Ich warte einfach ab und probiere mich kein Fetzen zu bewegen und probiere auf die umliegenden Geräuschkulisse auf mich einwirken zu lassen. Und ich beobachte auch den Hund, was der Hund macht. Knurren. Ich meine halt immer wieder, obwohl es ja nicht mein Hund ist und ich auch kein Animal Handling habe, ich meine trotzdem ganz ruhig immer, pssst, ist gut, guter Hund, pssst, ruhig. Das ist ein leises Knurren, aber ein aggressives. Er nimmt halt auch wahr, dass jenseits dieser Holzverschläge irgendwas ist. Ich raune noch zur Rebecca rüber, dass die auf ihren Bruder aufpassen soll, dass der ruhig ist und so. Und gehe dann wieder zurück ins untere Zimmer. Rebeccas Vater flüstert dir zu, so viele waren das hier noch nie. Ich meine dann zu ihm, es tut mir wirklich leid, was hier passiert ist. Ich vermute ganz einfach, die sind durch die Schüsse, die wir aufeinander abgegeben haben, auf uns aufmerksam geworden. Ich kann nichts weiter tun, als mich entschuldigen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was eurer Tochter eingefallen ist, um so eine Geschichte zu erzählen. Das wäre alles nicht passiert. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen und abwarten. Ich hoffe, dass die zwei geschafft haben, Philipp zu stabilisieren. Und vielleicht wissen sie ja irgendwie eine größere Ansiedlung, wo wir ihn bei Tagesanbruch hinkriegen können, falls sie hier verschwinden sollen. Der nächste Ort ist 1,5 Kilometer von hier, so ein Dorf. Aber ich glaube, wir brauchen für den einen richtigen Arzt. Den finden wir nur in der Stadt. Was ist die nächstgrößere Stadt? Da sind wir 25 Kilometer. Das ist eine Ecke. Müssen wir wohl hinfahren. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal ruhig zu bleiben. Vielleicht haben die zwei die Möglichkeit, ihren Sohn so gut es geht zu stabilisieren. Haben sie irgendwelche Medikamente da? Haben sie vielleicht irgendwelche Schmerzmittel da? Keine Ahnung. Wo denken sie hin? Was glauben sie, was wir noch hier haben? Ja, ich meinte nur, vielleicht irgendetwas hätte sein können. Wie gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sie zurück zu ihrem Sohn gehen. Wenn sie bei ihren Töchtern sind, bleiben sie bei denen, die ich glaube mehr, dass die zwei oder die drei sie jetzt brauchen. Außerdem, wenn ihr Sohn mitkriegt, dass sie neben ihm sind, ist das wahrscheinlich alles einiges besser. Wir passen schon auf die verschiedenen Räume hier auf, so gut es geht. Immerhin ist das ja auch mit unser Problem, weil wir das mehr oder minder ausgelöst haben. Damit zieht er sich dann auch entsprechend zurück. Das gleiche mache ich jetzt auch. Der Hund wird wahrscheinlich an dem Fenster bleiben, weil ja da zurzeit der potenzielle Gefahrenpunkt Nummer eins ist. Ich selber ziehe mich jetzt hier aber wieder in den Gang zurück, um sozusagen auch ein bisschen auf den Gang aufzupassen. Also Luke ruft ihn auch ein bisschen zurück. Mhm. Also ganz allein ist dem Hund das auch nicht geheuer. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, wenn wir nicht so nah immer an den Fenstern noch sind. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Wenn wir uns ruhig verhalten, sind wir halt dann gleich vor Ort, wenn einer reinkommt und können ihn schon abhalten, überhaupt reinzukommen. Da hast du schon recht, Thomas. Ja. Also das Gepoltere lässt in dem Raum langsam auch wieder nach. Wie du merkst also, dass von draußen her, die jetzt auch in deine Richtung wieder zurückkommen, natürlich nicht ohne auch da an den Fenster zu rappeln. Da sind ja auch keine Fensterläden vor, das ist also offen. Da schlägt also auch immer wieder mal einer gegen, so mit der flachen Hand oder mit dem Kopf. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und hoffe, dass sie. Auch Lena in der Küche, ganz am Osten des Gebäudes. Du kannst also aus den Fenstern halt auch sehen, dass da die Zombies wieder vorbeilaufen, vorbeitigern. Ich verhalte mich ruhig, solange sie nur vorbeilaufen, ist ja alles gut. Vorbeilaufen heißt immer, dass die an solchen Fenstern, die nicht geschlossen sind oder wo einfach nur Glas ist, dann auch mal reinblicken, gegenklopfen. Manchmal hast du auch einen, der wirklich mal rein zu glotzen scheint und alles ziemlich genau beobachtet. Beweg mich null. So geht es sicherlich eine Stunde daher, bis dann dieses Gepoltere, dieses Gekratze immer weiter nachlässt, bis es halt quasi gänzlich erstirbt und dann von draußen nichts mehr zu hören ist. Mein Blick ist hauptsächlich auf den Hund gerichtet, weil der einfach, sag ich mal, sensibler ist. Der hat viel bessere Wahrnehmungssinne als wir. Wenn der anfängt, ruhiger zu werden, weiß ich, sich sogar dann irgendwann mal hinlegt. Nicht ansatzweise. Okay, also der ist weiterhin unter Strom. Nicht so extrem wie vorhin, aber nicht so, dass er jetzt in eine Ruhephase verfallen würde. Ich mach mal ganz kurz in dem Gang die Taschenlampe an und guck mal so, diesen Taschenlampenstrahl halte ich auf dem Boden und lass den dann so Richtung Küche wandern, bis ich dann irgendwann mal so ein bisschen die Silhouette vielleicht von Lena sehe und wink sie mal zu mir rüber und mach dann die Taschenlampe wieder aus. Okay, ich folge dann dem Wink. Ich würde nur gerade vorne noch wissen, ich war jetzt in der Küche, das sind 3 Fenster. Sind bei allen 3 die Läden offen? Ja. Okay. Da sind zwar Vorhänge so ein bisschen vorgezogen, aber nicht gänzlich zu. Folge trotzdem mal dem Wink. Momentan war es ja auch bei mir relativ ruhig jetzt am Ende. Ja. Okay. Ich gehe rüber. Meint denn zu ihr? Da hinten ist eine Treppe. Ich habe die Tür nicht gesehen. Die hat ja Willi aufgemacht. Aber jetzt kann ich ja reinsehen. Das ist ja ein Treppenaufgang, wahrscheinlich in den Keller und wahrscheinlich aufs Stockwerk. Nach oben, genau. In beide Richtungen, genau. Ja. Dann mache ich zu Lena. Tu mir mal einen Gefallen. Kannst du mal versuchen, leise unter das Dach zu gehen? Vielleicht hast du einen besseren Blickwinkel auf das Gehöft. Und währenddessen gehe ich vor und passe auf deine Küche sozusagen auf. Wir machen. Es sind aber alle Läden unverschlossen. Sei vorsichtig. Wie? Die sind noch auf? Ja. Hab noch eine Frage zur Zombie-Intelligenz. Sind die intelligent genug, um sich totzustellen? Weil Zombie ist eine witzige Methode, aber so zu tun praktisch, als ob sie weg sind, trotzdem zu lauern, bis wir dann vielleicht ahnungslos hervorkommen. Ach, eine Probe auf Intelligenz und, was hat man eben gesagt? Knowledge, genau, Wissen. Nuller? Und ein Nuller. Und noch ein Nuller. Ja. Du bist... Wo habe ich 5 Jahre gemacht? Vermutlich im Bunker irgendwo. Ja, genau. Aus deinen Zombie-Filmen, die du bis vor 4,5 Jahren oder so gesehen hast, du hast dich ja schließlich weitergebildet, hm? Ja. Hast du entnommen, dass Zombies immer wild und gedankenlos durch die Gegend rennen und sehr zielgerichtet, unkommunikativ auf alles losgehen, was irgendwie sich bewegt? In Wirklichkeit kann jeder von den 5 Sprachen und Steno. Gut, jetzt Lena, hätte ich gerne von dir aber dennoch ein bisschen Geschicklichkeit, weil du steigst eine Holztreppe hoch, eine etwas ältere, die dazu neigt, also schleichen jetzt, ne? Also Dex und Stealth. Genau, nämlich diese Treppe neigt dazu zu knarzen. Gut, also sie kriegt erstmal einen Dex mit 8 plus... Oh, okay. Okay, 8 plus 9, das sind 17, 7 Erfolge. Und der Stealth-Wurf gibt noch 8. Und was haben wir da? Nochmal! Okay. Okay, ja. Like Old 20 ist heute ein bisschen komisch drauf, aber gut. Ja. 14 Erfolge. Ich erinnere mich, das war doch beim letzten Mal schon so, dass Lena irgendwie quasi wie eine Elfe da durch die Gegend geflogen ist. Das kennen wir woher. Ja, das wiederholt sich jetzt gerade. Ja. Man hört also tatsächlich nichts. Du kletterst die Treppe hinauf, ohne auch nur ein einziges Geräusch von dir zu geben. Und bist damit im Obergeschoss. Das muss ich wieder zeichnen. Ne? Oh. Sehr schön. Das wäre jetzt die nächste Frage. Was sehe ich da oben? Ein großes weißes Nichts. Genau. Du bist im Void. Das ist jetzt hier die Treppe nach oben. Da ist direkt ein Gang. Ich nehme an, du trittst in den Gang da rein, ne? Okay, also die Tür gegenüber lasse ich erstmal aus, weil da verspreche ich mir keine besonders gute Sicht. Also die ist sowieso offen. Du siehst, da ist ein Raum drin. Ich habe vergessen, da Fenster irgendwie einzuplanen. So, jetzt ist ein Fenster drin. Aber kannst du gerne auch auslassen, ja. Würde ich jetzt auslassen, würde quasi zu dem nächsten... gehen und da nach oben, sprich links. Du betrittst ein Schlafzimmer, offensichtlich ein Kinderzimmer. Steht da so ein kleines Bett drin, Schränkchen, kleiner Schreibtisch. Ja, was man halt so im Kinderzimmer findet. Spielzeug, Puppen. Das Fenster ist wahrscheinlich auch nicht mit Läden verschlossen, sondern offen. Richtig. Dann würde ich mal zum Fenster gehen und da rausgucken und schauen, ob ich überhaupt irgendwas erkennen kann. Dunkel war die Nacht. Still, leise, einsam. Also ich sehe von hier oben gar nichts, weil es viel zu dunkel ist. Genau. Hatte ich befürchtet. Du hast einen schönen Blick auf die Sterne. Ja, okay. Nachdem ich davon ausgehe, dass es rund ums Haus gleich dunkel sein wird, gehe ich, glaube ich, wieder runter. Okay. Derweil im Erdgeschoss. Mir kam gerade der Gedanke an ein Kellerfenster. Und ich frag mal beim Vater des Hauses nach, ob es da irgendwelche unsicheren Stellen gibt, wo welche eindringen können. Es gibt ein einziges Fenster, so einen Kohlenschacht oder Kartoffelschacht, wo man so eine Schräge was runterkippen kann. Der befindet sich genau vor dem Fenster zum Wohnzimmer, also da, wo ihr gerade steht. Da ist einfach so eine Bretterluke vor. Okay, dann möge er doch bitte an dem Fenster lauschen, ob sich da was tut, während ich hier weiter dann unten das Fenster bewache. Versuche mal vorsichtig rauszuspähen, ob ich in der Dunkelheit irgendwelche schemenhaften Bewegungen sehen kann. Wenn ich nichts sehe, versuche ich vorsichtig das Fenster zu öffnen und auch die Fensterläden zu schließen, heranzuziehen. Das hätte ich aber jetzt gerne mit Stealth, ja? Dex und Stealth? Dex und Stealth. Ah, okay. Du kriegst eine 6 plus... Weil du lugst einmal aus dem Fenster raus, so weit wie es möglich ist, ziehst dafür die Vorhänge zur Seite, öffnest das Fenster. Genau, also der Geschicklichkeitswurf ist schon mal ein positiver. Ein Erfolg. Und der Stealth-Wurf ist... leider ein Failure. Also wahrscheinlich quietscht oder irgendetwas. Genau, also in dem Moment, wo du das Fenster aufmachst, ja, man hört dieses Klack vom Griff und knarzende Holz, als sich das Fenster öffnet. Dann mache ich einfach schneller, dann ziehe ich es jetzt zu. Rums, bums, ja, zu. Ja, genau. Das Fenster wieder schließen und Vorhänge zu. Und bevor das Fenster geschlossen ist, hörst du von draußen noch ein Schrei, ein ziemlich hochtöniges, quiekendes Geräusch. Mit anderen Worten, das beantwortet aber für alle die Frage, ob sie noch da sind. Ja. Gut. Das nächste ist jetzt halt, dass ich mich ruhig verhalte, hier in diesen Zwischenraum stelle. Und ich werde das versuchen, jetzt bei den nächsten Fenstern auszumachen. Ich versuche, so viele Gefahrenherde zu schließen, wie ich kann mit der Zeit. Aber ich warte jetzt erstmal ab. Ja, denn bevor du das nächste Fenster irgendwie bearbeiten kannst, poltert's auch schon an dem Fenster, das du gerade eben geschlossen hast. Und auch an den anderen Fenstern zeigt sich Bewegung. Da klopft also auch irgendjemand von draußen und starrt rein. Dieses Gepoltere hören übrigens auch die anderen, die sich zumindest im Erdgeschoss befinden. Lena ist ja auf dem Weg nach unten. Guckt bei mir auch einer rein? Nein, also sämtliche Geräusche kommen aus der Richtung Küche. Die einzigen zwei Fenster, die jetzt noch nicht zugezogen sind, das sind auch jetzt noch die zwei Küchenfenster. Und das bei mir, das ist auch nur mit Glasfenster. Ah, okay. Man könnte natürlich auch ein Fenster aufmachen, wenn wir gut vorbereitet sind und mit 3-4 Leuten drumherum stehen. Alles eure Entscheidung. Ich, Ich werf das nur mal so gedanklich in die Runde. Telepathie an alle anderen. Zum Glück habe ich einen Tinnitus, auch telepathischen. Ich warte ruhig ab, dass das Klopfen an den Fensterscheiben vielleicht wieder nachlässt. Die Zombies fressen zwar Fleisch, aber die verhungern auch nicht so richtig, oder? Wenn sie es mal nicht bekommen. Zombie-Wissen? Haben wir ja eben gerade gewürfelt. Ja, wäre ja auch eben gerade schon ein. Ja. Ganz andere Fragestellung. Ja, gut, okay. Ganz andere Fragestellung. Ja, mal wieder Nuller. Ja, toll. Was habt ihr eigentlich in den letzten 4, 5 Jahren gemacht? Video geguckt, im Bunker gesessen. So sieht's aus, genau. Also ja, er hat einen Erfolg. Ein einziger Erfolg, ja. Also du hast dir schon mal Gedanken gemacht und gefragt, wie das mit dem Stoffwechsel bei Zombies, die du aus den Filmen kennst, eigentlich so abläuft. Wovon leben Zombies nach 5 Jahren? Mhm. So. Ich weiß nicht, ob du da auf irgendeine Antwort gekommen bist, aber diesen Gedanken hast du auf jeden Fall schon mal gemacht. Ja, vielleicht von anderen Zombies. Ja, egal. Jedenfalls, wir haben hier drin vermutlich auch nicht unendlich zu essen. Und die dort draußen, wer weiß, gucken wir mal. Okay, wenigstens warten wir auf Tageslicht, denke ich, wo sie dann durchs Fenster reingucken können und uns sehen. Irgendwie ist dieser Gedanke nicht gut. Wir sollten also bei Tageslicht dann in Räumen sein, wo sie uns nicht sehen. Aber das ist ja noch ein paar Stunden hin. Ja. Wenn das Klappern dann wieder nachlassen sollte irgendwann? Das lässt nicht nach, eher im Gegenteil. Oh. An einem der Fenster, an dem südöstlichen, Lars, ist das Geräusch jetzt, das du vernimmst, nicht mehr von einer flachen Hand oder von der Stirn, die irgendwie gegen die Scheibe donnert, sondern irgendwas Festeres schlägt dagegen. Bekomme ich das hierhin auch mit? Du hörst zumindest dieses Gepolter und ja, doch sowas, was auf Glas schlägt, das klingt anders und laut, ja. Dann würde ich doch vorsichtig rüberwandern wollen, in der Annahme, dass dort vielleicht die Scheiben einschlagen. Ich mache mich auch in der Ecke bereit. Ich habe den Zimmermannshammer bereit, die Taschenlampe immer noch in der Hand. Und eigentlich, ich warte jetzt jeden Moment darauf, dass das Glas splittert. und dass irgendwas reinguckt. Und dann hoffe ich, dass ich dadurch natürlich eine bessere Position habe, zuzuschlagen. Weit bin ich inzwischen gelaufen? Also du bist auf jeden Fall im Erdgeschoss angekommen. Okay, habe ich das mitgekriegt, dieses Gebumper? Ja, wie gesagt, in dem Moment, wo du unten bist, hörst du auf alle Fälle, dass da Richtung Küche deutliches Gepolter zu vernehmen ist, weil die Zombies scheren sich um Lärm nicht wirklich. Dann gehe ich definitiv auch Richtung Küche, vor allen Dingen, weil sowieso die meisten, mit denen ich reden würde, ohnehin da sind. Noch bevor du da bist, klirrt die Fensterscheibe. Einer der Zombies streckt also so eine Hand mit einem Stein durch das Fenster rein. Das wiederum beantwortet die Frage für die meisten von uns, ob sie Intelligenz besitzen. Ach, ich dachte, so weit waren wir schon. Die Frage war nur, wie viel. Ja, aber das zeigt ja schon, dass sie noch mehr Intelligenz besitzen, als wir es vielleicht vermutet haben. Immerhin, der benutzt einen Gegenstand, um einen anderen Gegenstand zu beschädigen. Vielleicht ist das für uns relativ neu. Wissen wir ja nicht. Ja, da wir doch gar nichts über Zombies wissen, wie wir in letzter Zeit immer feststellen, ist es vermutlich tatsächlich neu für uns. Nö, genau. Dann Hand rein, Hand ab. Mach mal erstmal eine Ini, ja? Okay. Ich lasse für Marvin auch mal eine Ini laufen. Ja, braucht man noch nicht. Die ist nämlich noch nicht da. Aber okay, dann mache ich eine Ini. 12 plus 2. Ja, okay. 14. Ich muss wieder 2 abziehen mit meiner Axt. Genau, und ich einen. Genau, auch einen abziehen. Komm damit dann auf 12. Und ich komme auf 13. Auf 11, Entschuldigung. Ich bin der obere drauf. Der Zombie hat definitiv die höhere Ini. Der lässt den Stein fallen und versucht sich durchs Fenster irgendwie reinzuzwängen. Das gelingt ihm auch, ja. Du würfelst ja im Endeffekt für die NSCs anders als für die Spieler. Jein, also die haben nicht einen so fein granularen Charakterbogen, sondern da sind verschiedene Fertigkeiten zusammengefasst, gruppiert. Okay, das heißt aber im Endeffekt, weil du hast jetzt 2 Fünfer gewürfelt, was im Endeffekt nur ein Zehner wäre, das wäre ja eigentlich nicht mal ein Erfolg. Nee, genau, aber da kommen ja auch die entsprechenden Fertigkeitswerte drauf. Okay. Ihm gelingt es, sich durch das Fenster hindurch zu zwängen. Er ist noch nicht ganz drin und dann wäre Kai am Zuge. Richtig. Ja, ich hämmer ihm eine mit meinem Hammer. Du kriegst von mir aus erstmal einen Brawl-Wurf, leider ein Failure. Also schon mal minus 1. Genau. Und dann gucke ich mal, ob ich mit Melee noch irgendwas ausrichten kann. Ja, das wäre ein Erfolg. Genau, ein Erfolg insgesamt. Plus 1 von meinem Schaden wären also 2 Erfolge. Der kriegt auf jeden Fall noch einen Strafpunkt dazu, weil er schon eine Aktion hat. Das reicht aber, um sich da wegzuwinden. Also damit richtest du nicht wirklich was aus. Nein. Also haarscharf donnerst du irgendwie an seinem Kopf vorbei und schlägst mit dem Hammer auf die Anrichte ein. Willi, mit deiner Axt. Genau, das ist dann einmal der Nahkampfwurf. Gut. Und dann die Axt Erfolg selber. Nein, du brauchst jetzt noch den Brawlwurf, den Stärkewurf. Ach, Stärke. Genau. Ja, das reicht. Das ist doch gut, super. Das sind dann 3 und einer sind 4. Insgesamt 4 Erfolge. Genau, und jetzt musst du noch deinen Schaden dazu rechnen. Der Axt. Das sind 7, also 11. Genau, und jetzt hat er schon eine Verteidigung gemacht. Er kann theoretisch gesehen nichts mehr machen, außer, soweit ich das weiß, Michael. Mit noch weiteren Abzügen. Mit noch weiteren Abzügen. Und die muss er jetzt, mit den Erfolgen, die er hat, zieht er von deinen 11 ab. Wenn er keine schafft, kommen alle 11 durch. Und gucken wir mal, ob er da noch was ausrichten kann. Oh. Boah. Ja, der ist im Fluss, ne? Wortwörtlich, ja. Also einmal ausgewichen dem Hammer und dann. Dann müsste er aber minus 3 jetzt kriegen. Sehe ich das richtig auf dem Wurf? Ich glaube, der müsste mindestens minus 3 jetzt draufkriegen, genau. Genau. Aber der Zehner, den ich geworfen habe, das ist ja schon mal dann ein Bonus. Genau, dann ist er auf minus 2, dann ist er auf ein Achter. Und ja, Moment, 6er. Da kommen ja noch die Fertigkeitswerte, ja, genau, drauf. Ja. Der hätte 12 Erfolge. Ja. Davon ziehen wir dann erstmal die 3 ab auf Strafe, macht 9. Und dann die Punkte von Willi. Dann kommen 2 durch. Ja, genau. Seine Axt streift ihn sozusagen irgendwie. Irgendwie dreht er sich weg. Haut ihm das Ohr ab. Ja, so ungefähr. Die Axt donnert am Schädel vorbei, weil Willi ja aber aus den aufpassen muss, dass er nicht deine Hand abtrennt. Ach, nö. Ach so, ja, hättest du das mal vorher gesagt. Und zischt also quasi am Schädel vorbei und schneidet ihm schön sauber das rechte Ohr ab. Der hört auf jeden Fall nicht mehr so gut. Andererseits, der braucht keine Ohrenstäbchen mehr für das Ohr. Ich glaube, das brauchte er sowieso schon nicht mehr. Er hat uns ja auch schon gefunden. So, ich nehme an, Lena ist zwischenzeitlich dann jetzt auch in den Raum reingekommen. Also machen wir alle nochmal wieder eine Inni. Eine Inni-Runde, genau. Eine Inni ist 16 plus, naja, Failure. Also 16. 17er und ich komme auf einen 16er mit minus 1, also ich bin auf einen 15er. Ich komme auf eine 20. Dann haben wir einen Putt. Dann gebe ich dem Willi einfach jetzt einen Vorzug. Dann versuche ich das gleiche nochmal. 5 plus und 2 plus, 7 plus, plus 7, 14 Erfolge. Ja. Das waren also jetzt 5 und 2, 14 7. Erfolge. Also mit Schadensbonus. Ja, okay, erstmal 7 Erfolge. So, das heißt, ich kann mal wieder ein bisschen ausweichen dagegen machen. Ja, hab 2. Dementsprechend, das geht durch. Du hattest mehr als 10 Trefferpunkte dann, die übrig bleiben. Von daher hast du ihn jetzt auf den Schädel gespalten. Einmal längs am Schädel vorbei, einmal quer durch. Genau, einmal vorgelegt und dann war es das. Zombie-Schmatter spritzt Kai ins Gesicht. Ja, die Küche bedarf auf alle Fälle einer Grundreinigung und der rutscht halt jetzt über die Arbeitsplatte runter auf den Boden und gibt damit auch das Fenster wieder frei, vor dem sich aber durchaus weitere tummeln. Lena ist die Nächste in der Reihe, außer du kommst vor uns. Ihr habt den ja gerade eliminiert, also der ist jetzt erstmal weg. Ja, aber es ist so, Lena hat einen Bogen in der Hand und könnte theoretisch den aus dem Fenster raus schießen, wenn sie wollte. Du hast ja gesagt, vor dem Fenster tummeln sich noch welche. Ja. Hat sie noch den Bogen, nachdem sie vorhin die Küche durchwühlt hat, nach Nahkampfwaffen? Abend tue ich den schon noch, klar. Ich sehe es allerdings durchaus als erschwert an. Ne? Also Willi steht ja quasi direkt davor, du stehst direkt daneben. Sie muss den Bogen erstmal in Position bringen, aber sie kann es gerne probieren. Okay, dann probiere ich einen Schuss auf den ersten, der halt jetzt vorm Fenster steht. Sie kriegt ein plus 1 auf Strike-Modifikator. Das heißt, wir machen einen Deckswurf von 8. Damit kommt sie auf eine 13. Genau, 3 Erfolge. Genau, und jetzt kommt ein Range. Und da kommt der plus 1 mit dazu. Also sind wir jetzt schon mal bei 9 plus oder 8 plus 5. Also erstmal sind es nackte 6, ne? Genau. Und das ist... Also im Endeffekt, sie kriegt ein plus 1 durch den Bogen noch, also sind es eigentlich 7 Erfolge, die müsstest du jetzt sozusagen parieren oder dodgen. Ja, genau, wobei... Jetzt kommt noch der Minus dazu, erschwert. Ja, es geht erstmal darum, ob der Erfolg überhaupt in ausreichender Höhe ist, aber sei es drum. Gut, ich gebe einfach mal eine Ausweichen dagegen, machen das mal so. Das reicht nicht großartig zum Ausweichen und entsprechend 3 müssen wir abziehen. Was bleibt übrig? Wir hatten 7, du hast gesagt 3 abgezogen, dann sind es 4. Der Pfeil trifft also sein Ziel, donnert in die linke Schulter von einem der Zombies rein und bleibt da stecken. Aber relativ unbeeindruckt stapft er weiter aufs Fenster zu. Der ist aber noch nicht im Fenster drin, oder? Nein. Kann ich nochmal so einen Geschicklichkeit mit Glück versuchen, ob ich den Fensterladen zuziehen kann? Dafür steht er zu nah dran. Okay, dann kann ich also einen Angriff einfach, obwohl, nee, ich mache was anderes. Ich ziehe mich auf das andere Fenster zurück, weil ich jetzt gerade mitgekriegt habe, wie an mir, an meinem Ohr ein Pfeil vorbeigesaust ist und gebe sozusagen mehr Schussfreiheit Lena und passe auf das zweite Fenster auf. Sind davor an dem zweiten auch welche oder gehen die jetzt alle auf das offene? Es klopft nach wie vor auch jemand an das eine Fenster, aber die meisten, soweit man davon meisten sprechen kann, stehen an dem anderen. Gut, ich bleib jetzt an dem Fenster stehen und halt an dem Fenster Wache. Weil ich glaube, wenn wir zu dritt an dem einen Fenster stehen, dann kommen wir uns in die Quere. Ich kann ja jederzeit eingreifen, falls Willi vielleicht zurückgedrängt wird und Lena nicht trifft. Also. Dann kommt der nächste Schuss. Habe ich mir schon fast so gedacht. Jetzt noch ins andere Auge. Ein Deckswurf. 8 plus 7. 5 Erfolge. Ein Rangewurf. Der bringt nichts. Und von den 5 mit einer abgezogen, weil es ein Fehlschlag war, bleiben noch 4 übrig. Dann kommt der Strike-Bonus von plus 1. Dann sind wir wieder bei 5. Heben sich sozusagen aus. Und der Schaden ist auch 1. So, und dann ziehen wir davon mal 6 ab. Dann kommt schon nichts mehr durch. Bleibt nichts übrig. Also der Pfeil saust an dem Zombie vorbei. Dann klettert er. Er schafft es auf jeden Fall, sich durchs Fenster erstmal ein gutes Stück reinzuzwängen. Er steckt also jetzt bis, sag ich mal, zur Hüfte einmal quer durch. Dann ist Lars dran. Ich mach nichts, ich passe auf das andere Fenster auf. Okay, du passt. Ein Schlag auf den Zombie. Ja, das ist doch schon mal was. Und der ist nix, dann sind das 3. Der erste ist nichts, der zweite mit Abzügen blieben 2 übrig. Dann geht ein Schaden durch, ja. Okay, und die 7 von der Axt, dann bin ich auf 8. Gut, hat gesessen, das heißt auch den hast du weit gespalten und der bleibt dann so stecken im Fenster. Du machst heute die Strichliste. Das sind die Kerben an der Axt. Ja. Mach nicht zu viel rein, sonst bricht der Stiel. Ja, der eine war die von mir, das ist nicht in meiner Axt. Das ist einfach nur, dass ich mitzähle, weil wir ein halbes Dutzend ja etwa gerechnet haben. Genau. Es laufen da vorne also immer noch welche rum, oder? Da also draußen laufen immer noch welche rum, ja. Aber dadurch, dass der eine halt jetzt so quer im Fenster steckt, ist es jetzt nicht mal so einfach, da reinzuklettern. Lars, wenn du aus dem Fenster so ein bisschen rauslugst, du hast zumindest den Eindruck, da sind noch sicherlich zwei draußen unterwegs. Okay, ich meine das dann auch so. Ich glaube, ich kann normal reden, weil die wissen, dass wir hier da sind. Also ich sag noch zwei plus vermutlich, zwei plus. Ich guck mal deshalb aus dem unteren Fenster. Das ist zu. Ah, das war das, was... Okay, das nee, dann bleib ich bei dem hier. Da siehst du halt jetzt mal keine größeren Aktivitäten, außer eine ganze Menge glitzernder, dunkler Suppe, die da irgendwie zu deinen Füßen auf dem Boden plätschert. Was soll's? Ich stupse den Zombie zurück aus dem Fenster raus. Mit der Axt wahrscheinlich. Genau. Das ist natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung, so wie der da drin liegt. Wenn's nicht klappt, dann geht's halt nicht so gut. Aber ich dachte, dass wir die jetzt ein nach dem anderen hier fertig machen, ist doch eine gute Idee. Dann gib mir mal, doch, das ist okay. Dann machen wir da eine Kraft und Geschicklichkeit. Zwei und einer. Zwei und eins sind drei Erfolge, ja. Naja, ist ziemlich mühsam, weil der ja auch so halb in den Scherben noch mit drin steckt. Und wie gesagt, der war mindestens bis zur Hüfte schon durch, um den da wieder rauszuwuchten. Aber letzten Endes machst du das Fenster gerade wieder frei. Flutsch, der ist draußen, plumps, und das Fenster ist wieder komplett frei. Gut, dann warte ich auf das, was da kommt. Quasi, ich mache mich bereit zuzuschlagen, wenn der Nächste da irgendwie seinen dreckigen Kopf durchsteckt. Geht das hier eigentlich in dem System so eine Art Abwartehandlung, dass man dann zuschlägt, wenn da wirklich was passiert? Oder ist es immer über Inni? Das geht immer über Inni, aber du kannst halt deinen Zug aufschieben quasi. Ne? Das freie Fenster gibt dem Nächsten die Chance, da sich irgendwie versucht reinzudrängen. Allerdings... Ja genau, Lena hört hinter sich an der Haustür ein lautes Gepolter. Jetzt poltert's aber nur, oder? Aber richtig laut Gepolter, ja. Dann richte ich meine Waffe, sprich den Bogen, erstmal gegen die Tür und warte, ob sie tatsächlich zu Bruch geht. Vor Willi zwängt sich einer der Zombies mal wieder durch das offene Fenster. Er versucht es zumindest, ist nicht wirklich so geschickt dabei. Also er steht am Fenster, hält die Fensterzarge quasi so mit den Händen umklammert, aber du siehst so, der erste Versuch, da hoch zu hüpfen, scheitert. Habe ich mit der Axt genug Reichweite, um zuschlagen zu können? Über die Arbeitsplatte hinweg? Ja, ja, eben, die Arbeitsplatte ist halt noch dazwischen. Ist nicht die idealste Position, um da jemanden zu erwischen. Also da müsstest du schon mindestens 6-7 Erfolge machen. Dann würde ich jetzt wirklich meine Aktion verschieben, bis der reinrückt. Ich bekomme mit, dass Lenas auf einmal aus der Tür rausgegangen ist, oder? Wahrscheinlich schon. So wie die immer Götterelfen gleich durch die Gegend schleicht. Aber du hörst auch das Gepolter von der Tür. Genau, das höre ich wahrscheinlich auch. Also ich beobachte jetzt die zwei Fenster mit einem Auge und habe eine Sicht immer noch auf Lena, so halbwegs, die ich wahrscheinlich so schemenhaft in diesem dunklen Gang stehen sehe, die sich wahrscheinlich auf die Tür konzentriert. Ich hoffe mal, dass Willi mit seiner Axt, er scheint ja da gute Arbeit zu verrichten, das Fenster weiter hält. Ich passe auf das andere Fenster auf und ich kriege schon mit, wenn Lena wahrscheinlich schreit, sie kommt durch die Tür durch. Im zweiten Anlauf stemmt er sich zumindest so weit durch und hoch, dass er durch dieses Fenster halt auch entsprechend reindringen kann. Dann kriege ich dir jetzt den Schlag ab. Das sind 15 und 8, also nur 5 Erfolge. Genau, 5 Erfolge und dem setzen wir genug entgegen. Der hat sich also aufrecht durchgestemmt, nicht wie die anderen, dass er quer auf der Anrichte lag, sondern der ist also noch mit dem Oberkörper nach oben gerichtet und bietet dir daher sehr wenig Angriffsfläche. Lernfähig. Ich unterstütze ihn jetzt. Ich glaube, man hat ja ein oder zwei Bewegungsmeter frei. Das haben wir ja letztes Mal kurz noch diskutiert. Nicht im Spiel, aber im Nachhinein. Ich glaube, es gibt eine gewisse Bewegungsfreiheit. Deswegen, ich bewege mich rüber und schlage einmal mit dem Hammer zu. Nochmal als eine Bewegung, ja. Genau. Er hat ja sozusagen seine Verteidigung jetzt aufgebaut. Das heißt, ich würde jetzt immerhin einen kleinen Bonus gegen ihn kriegen. Also erstmal kommt mein Brawlwurf, der leider daneben geht. Nichts bringt, genau. Und mein Melee-Wurf, ja. Schon besser. Der passt mit 6 Erfolgen. Genau, plus 1 vom Damage. Ah, das sieht aber schlecht aus. Ja. Das sind 2 Erfolge. Dementsprechend gehen 5 durch, ne? Genau. Die spitze Seite meines Hammers durchdringt ihn irgendwie Schulterblatt oder sowas. Oder fährt ihm in die Brust und ich reiß den Hammer wieder raus. Ja, ich gehe schon so ein Stück weiter und sag, du hast ihn, ja, Schulter ist okay. Und zerschmetterst ihn damit auf jeden Fall das Schultergelenk und der Arm sackt halt auch so runter und bleibt mehr oder weniger unbeweglich da hängen oder schaukelt da lose durch. Das Schultergelenk ist Matsche. Bluten die eigentlich noch? Ja. Weil es könnte sein, dass mir der Anblick langsam irgendwie auf den Magen fährt. Es riecht in der Küche sowieso nicht mehr wirklich so prickelnd. Es ist also nicht nur dieses kupferne, dieser Blutgeruch, sondern auch partiell halt so ein bisschen Verwesung, Vermodern. Also der Gestank ist insgesamt nicht so prickelnd. Da liegt ja sowieso einer zu Füßen. Ne? Also du stapfst da im modrigen Matsch dann da umher. Ja, aber ich hab's geschafft. Also ich musste so einen Kraftcheck machen, um zu sehen, ob es schlecht wird. Auf Kraft? Braun war doch Kraft, habt ihr gesagt. Ja, das ist richtig. Okay. Es gibt ja hier keine Konsti, oder? Nee, Konstitution gibt's nicht. Ich hätte jetzt eher sowas wie Resolve erwartet. Nö. Also du hast mir ja die Kraft, Braun-Check. Dann ist okay. Du schluckst es einfach runter. Ich hoffe nicht. Mit aller Kraft. Aber es ist eine gleiche Situation wie beim allerersten Mal. Und du stehst also auf dem Flur, zwei Leute stehen vor dem Fenster und irgendein Zombie dahinter kriecht durchs Fenster. Also ich warte auf jeden Fall weiter ab. Das heißt, du machst da im Augenblick nichts. Wenn der Lars eben mit seinem Hammer auf den Zombie eingeschlagen hat, dann ist er ja potenziell auch in der gleichen Reichweite für den Zombie. Genau. Und der holt mit seiner noch funktionsfähigen Hand aus und Hand richtet da gar nichts aus. Okay, er schwingt also einmal seine Klaue an deiner Nase vorbei, ohne auch nur irgendwie was auszurichten. Ich vermute mal, dass ich relativ simpel eigentlich der Hand eigentlich ausweiche. Ich mach's jetzt mal so, nimm den ersten Schlag auf ihn und hoffe, dass ich dadurch dann Willi die Möglichkeit gebe, ihn vielleicht zu erledigen. Mein Stärkewurf bringt mal wieder nichts. Tut mir wirklich leid. Und mein Miliwurf, doch, der kommt durch. 4 kommen durch. Genau, mit dem Bonus sind es dann 5. Und da habe ich aber nichts entgegenzusetzen. Das heißt, du triffst also. Wahrscheinlich, ja, weil er sich halt vorgeneigt hat, geht das auch wieder in den Kopf rein. Der Hammer bleibt für den Moment drin stecken. Muss da ein bisschen daran wuppen, um den wieder rauszuziehen. Dann schlägt er aber mit dem Gesicht komplett nach unten auf die Arbeitsplatte und bleibt liegen, wie die beiden vorherigen auch. Ich rüttel halt so an dem Hammer kurz so links, rechts und reißen dann nach oben halt raus. Aber ich nehme an, Willi war in Bewegung. Gut, jetzt habe ich ja keinen Gegner mehr. Andererseits schadet es nie sicher zu gehen. Und ich schlag ruhig nochmal drauf. Sonst passiert ja gerade eh kein anderer Zombie hier. Naja, 3. Der kann nicht mehr ausweichen, das sitzt also. Mhm. Nochmal 10 Schadenspunkte. Also, den Filetierschuh. Der liegt ja schon auf der Arbeitsplatte. Der Kopf kullert über die Arbeitsplatte so in die Spüle rein. Plong. Genau. Ja. Und wahrscheinlich hast du ihm jetzt schon so filetmäßige Häppchen gemacht. Ich hol die Pfanne raus, mach den Herd an. Smürebrötz. Und heute machen wir Gehacktis. Okay, damit setzt dann für den Moment Ruhe ein. Okay. Ihr nehmt zwar noch wahr, dass vor dem Fenster immer noch so eine Bewegung ist, aber da hat jetzt keiner mehr Bestrebungen, auch noch durch dieses Loch da reinzukriechen. Wie? Die haben Selbsterhaltungstrieb. Wieder was gelernt. Mhm. Das Poltern an der Haustür lässt nach. Du hörst von draußen noch ein paar schlurfende Schritte über den Kies und dann ist es erstmal wieder still. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, jedenfalls das eine zerbrochene Fenster zuzumachen, nachdem wir den Geköpften rausschubsen, zur zweiten Leiche und dann das Fenster zuziehen. Das kannst du machen, ja. Ja, gut. Dann wird da jetzt auch das Fenster zugemacht, also zugezogen. Und dann bewege ich mich kurz nach Lena umschauen. Bei dir alles klar? Ja, es ist etwas ruhiger geworden. Mach zu. Und dann versuche ich hier vielleicht an das nächste Fenster zu gehen. Aber sind da auch die anderen verschwunden? Soweit du draußen sehen kannst, ist Ruhe, da ist nichts mehr. Gut, ich mache jetzt auf schnell. Ich mache jetzt nicht auf Heimlichtour, sondern Fenster auf, zack, boom, Fensterläden zumachen. Übernimmst du auch noch das andere Zimmer, bitte? Kann ich auch noch machen, kein Problem. Ich geb dir da Deckung. Ich gehe auch dahin und mach dann das Gleiche. Guck kurz raus und dann auf die Schnelle. Dann haben wir die Fenster von uns aus gesehen zugemacht. Der unteren Seite. Wie ist das mit den oberen Fenstern? Waren die alle zu? Lena? Die waren, nein? Nicht oben, sondern wirklich die auf der anderen Hausseite, Wohnzimmer und so. Die waren zu, oder, Lena? Im Wohnzimmer ist zu, da wo der Luke steht, ist auch zu. Nebeneingangstür war ja auch geschlossen. Genau. Von daher, da ist jetzt alles verriegelt. Wobei, diese Scheibe war zerbrochen. Genau, ich habe nur, die Scheibe war zerbrochen, genau, und die andere die Scheibe war... Und hier unten die auch, ne? So, damit wir das in Erinnerung behalten. Genau, da sind nur die Fensterläden zu, aber die Scheiben waren kaputt. Also wie gesagt, Ruhe, Stille, man hört nichts mehr. Die Schritte haben sich erstmal entfernt. Das Einzige, was noch zu vernehmen ist, so ein gelegentliches Knurren von Rex, aus dem man schließen kann, dass da draußen immer noch irgendwas ist, aber zumindest nicht in der Nähe oder im direkten Umfeld. Immer wieder ein Stöhnen vom Philipp zu hören. Ich gehe mal kurz noch zu Kai rüber. War vorhin hier oben dunkel. Man kann überhaupt nicht sehen, was draußen ist. Keine Chance. Okay. Danach gehe ich zu Philipp und guck mal, wie es dem so geht. Ich übernehme dann die Wache hier so Küche, Tür. Guck dann Willi an mein... Du kannst hinten gucken, wenn du willst. Und ich setze mich hier erst... Ich wollte in den Keller gehen. Ich muss aber mal gucken, ob ich irgendwas zum Leuchten finde. Hier, ich reiche dir meine MacLight. Danke. Und ich setze mich dann jetzt hier in den Türgang und atme erstmal durch und mach irgendwie an meine Hose erstmal die Spitze sauber da oder am Boden und schmier den Schlotter da ab. Der Boden ist ja sowieso schon eingesifft, ne? Ja, das spielt schon keine Rolle. Ja, deshalb will ich da auch weg. Der Zustand von Philipp ist nach wie vor bescheiden. Extrem schwacher, aber dafür relativ schnell schlagender Puls, was durch den doch enormen Blutverlust eigentlich kein Wunder ist. Also da muss vielleicht mit gewissen medizinischen Erste-Hilfe-Kenntnissen weiß, eigentlich bräuchte der dringend irgendeine Art von Infusion zum Stabilisieren. Fällt mir irgendetwas ein, was ich hier in der Situation noch machen kann, oder müssen wir jetzt einfach abwarten und schauen, dass sie ihn zum Arzt bringen? Ich biete dir durchaus einen Wurf an. Okay, auf was? Intelligenz und? Medical. Okay. Intelligenz hat sie 8 plus 2, ein Nuller. Ist nix. Und Medical hat sie 6 plus 7. Wow. Immerhin. 3 Erfolge. Das reicht vielleicht, dass dir dämmert, ja, dass du noch ein paar Sachen probieren kannst. Sowas wie Schocklage, um halt mehr Blut wieder in den Körperstamm reinzukriegen. Nochmal zu prüfen und sicherzustellen, dass die Druckverbände, die irgendwie angelegt haben, sitzen und da nicht noch mehr rausquillt. Suche ich jetzt einfach mal eins nach dem anderen und versuche irgendwas zu erreichen, damit das Ganze ein bisschen stabiler von der Lage her wird. Also mit den Maßnahmen machst du auf alle Fälle nichts schlimmer. Eher im Gegenteil, das dürfte noch so ein bisschen stabilisieren. Aber wie gesagt, die Grunderkenntnis, da ist eigentlich professionelle Hilfe erforderlich, die bleibt. Letztlich, dass wir ihn einigermaßen den Zustand halten können momentan, oder machen wir es mit, sag ich mal, jeder Minute schlimmer? Nein, ihr stabilisiert es. Also es geht nicht weit, es wird nicht schlechter, so ihr das überhaupt beurteilen könnt, aber es wird auch nicht wesentlich besser. Ich sag's mal so, ich vermute mal, dass wir die internen Schäden, die diese Kugel angerichtet hat, die können wir sowieso nicht beheben. Das Einzige, was wir jetzt versuchen können oder wir überhaupt versuchen können, ist, ihn irgendwie am Leben zu erhalten, damit wir ihn vielleicht bei Tagesanbruch ins Auto schleppen können, wenn das geht, und wirklich die 25 Kilometer in die nächste größere Siedlung fahren können, wenn der Vater von ihm recht hat, dass es da einen Arzt gibt. Genau. Es sei denn, einem von euch fällt jetzt so spontan ein, dass er doch eigentlich noch ein Diplom oder Medizin gemacht hat oder vielleicht noch einen Doktortitel. Nein. Und nein. Mit Taschenmesser und Strohhalm noch irgendwie eine Not-OP dann da hinlegen kann. Aber mein Charakter, ich gehe ja sowieso davon aus, eigentlich aus der kurzen Entfernung mit dem Kaliber, mit dem Luke abgedrückt habe, vermute ich sogar, dass es nicht mal ein Steckschuss ist, das ist ein Durchschuss gewesen. Das heißt also, den hat das komplett innen drinne zerrissen und ist hinten wieder rausgeflogen. Das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist ein Druckverband auf beiden Seiten, den dann einigermaßen stabilisieren. Und ich vermute, dass sie sowas hier wie Flaschen und oder irgendwelche Schläuche, dass wir eine Infusion setzen können, sowieso nicht haben. Wir haben hier keine Nadeln und nix. Und keiner von uns hat ein Schweizer Messer und heißt MacGyver. Eben, und Dr. Huntington ist auch nicht da. Nee, Dr. Genau. Nein, genau. Und keiner von uns hat die Möglichkeit, einen Bluttest durchzuführen wegen der Blutgruppe. Genau, das hilft also auch nicht. Das ist das Nächste. Okay, sollen wir es damit soweit belassen für heute und gucken dann beim nächsten Mal, was Willi im Keller findet und was sich im Verlauf der restlichen Nacht-Tagesanbruch dann noch ereignet. Mhm. Gut. Dann machen wir es soweit. Ich bedanke mich fürs Mitspielen. Wir bedanken uns fürs Meistern. Und dann, ja, bis irgendwann die Tage, ne? Ciao. Servus. Infected ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Oliver R. Sheed und erschien bei den Immersion Studios. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Hurricane, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. sind die großen Sprachpausen, die ich nachher rausschneide, die dann dafür sorgen, dass wir dann doch nur mit einer Stunde Podcast irgendwie da auskommen. Du hast heute nur drei sehr routinierte Rollenspieler hier sitzen, die im Endeffekt nur warten, was der Meister sagt. Ich merke das schon. Ne? Und die sich untereinander die ganze Zeit Nachrichten schreiben und über dich lästern. Mhm. Und Thomas, das jetzt aber nicht öffentlich sagen müssen. Ja, das ist, ja, das ist das Klackern immer, das ich dann rausschneiden muss. Genau, ja, und Thomas hat damit angefangen. Okay. Ja, so. Gib's so. Es sind aber viele Türen da oben drin. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.